MacFarlane selbst machte den ersten Vorstoß. Er kam aus dem Hintergrund hervor und legte seine Hand leicht, aber bestimmt auf des anderen Schulter. Richardson, sagte er, kann den Kopf haben. Nun war Richardson ein Student, der schon seit langem darauf brannte, diesen Teil des menschlichen Körpers zur Präparation angewiesen zu erhalten. Es kam keine Antwort, und der Mörder fuhr fort, »Um vom Geschäft zu sprechen, du musst mir den Leichnam bezahlen. Deine Abrechnungen, verstehst du, müssen stimmen.« Endlich fand Fettes seine Stimme wieder, doch war es nur der Schatten seiner Stimme. »Dich bezahlen«, rief er, »bezahlen dafür?« »Warum nicht? Natürlich musst du das. Unter allen Umständen und in jeder Hinsicht musst du das«, erwiderte der andere. »Ich kann nicht wagen, so etwas umsonst zu liefern. Und du nicht, es kostenlos anzunehmen. Wir würden uns beide kompromittieren. Es ist der gleiche Fall wie bei Jane Galbraith. Je mehr Sachen nicht stimmen, umso mehr müssen wir den Schein wahren, als ob alles in Ordnung sei. Wo bewahrt der alte K. sein Geld auf?« »Dort«, antwortete Fettes heiser und zeigte auf einen Schrank in der Ecke. »Dann gib mir den Schlüssel«, versetzte der andere ruhig und streckte seine Hand aus. Ein kurzes Zögern und der Würfel war gefallen. MacFarlane konnte ein nervöses Zucken nicht unterdrücken, ein kaum merkliches Zeichen seiner ungeheuren Erleichterung, als er den Schlüssel in der Hand hielt. Er öffnete den Schrank und nahm Feder und Tinte und ein Schreibheft heraus, die in dem einen Abteil lagen. Außerdem von dem Gelde in einer Schieblade eine der Gelegenheit angemessene Summe. »Pass jetzt auf«, sagte er. »Die Zahlung ist geleistet, der erste Beweis für unseren guten Glauben, der erste Schritt zu deiner Sicherheit. Jetzt musst du die Sache durch einen zweiten bekräftigen. Trage die Zahlung in dein Buch ein. Dann brauchst du dich den Teufel, um das Weitere zu scheren.« Die nächsten Sekunden verliefen für Fettes in völliger Geistesabwesenheit. Aber als er seine Befürchtungen abwog, triumphierte die unmittelbare Sorge. Jede künftige Sorge schien ihm fast willkommen, falls sich nur ein sofortiger Streit mit MacFarlane vermeiden ließ. Er stellte den Leuchter hin, den er die ganze Zeit herumgeschleppt hatte, und trug mit fester Hand Datum, Art und Höhe des Geschäftes ein. »Und jetzt«, sagte MacFarlane, »ist es nur billig, dass du den Gewinn einstreichst. Ich habe meinen Anteil bereits empfangen. Doch nebenbei, wenn ein Mann von Welt einmal Glück hat und ein paar Schillinge extra in seiner Tasche trägt, ich schäme mich fast, das auszusprechen, dann gibt es für diesen Fall bestimmte Verhaltensmaßregeln. Kein Freihalten, kein Kauf von teuren Lehrbüchern, keine Bezahlung alter Schulden. Borgen, aber nichts verleihen.« »MacFarlane«, begann Fettes noch immer etwas heiser, »ich habe meinen Hals in eine Schlinge gesteckt, um dir zu dienen.« »Um mir zu dienen«, rief Wolf. »Ach, geh doch«,